SWR 2 Wissen. Die Spatzen rufen es von den Dächern. Die Deutschen sind schnurstracks auf dem Weg in die Wissens- und Informationsgesellschaft. Wirtschaft und Politik werden nicht müde, dieses Credo Land auf Land ab lauthals zu verkünden. Also muss die Botschaft stimmen, oder? In der ersten Folge der Sendereihe Webmythen meldet Hans-Volkmar Findeisen Bedenken an. Für ihn und nicht nur für ihn besteht Grund für die Annahme, dass es nicht wirklich um Bildung und Wissen geht, sondern um deren globale Kommerzialisierung. Die Grenzen zwischen Schein und Sein, zwischen Lüge und Wahrheit sind fließend geworden. Alles ist relativ. Dennoch reagieren die Leute allergisch, wenn ihnen falsche Versprechungen gemacht werden. Das ist auch bei der sogenannten Wissensgesellschaft so. Was wird uns da nicht alles verheißen und angedreht? Zum Beispiel das altneue Credo der Wirtschaftsliberalen, der internationale Markt werde ganz wie von selbst richten und regulieren, was dem Einzelnen und der Gesellschaft Not und Gut tue. Fazit: Auch was der Mensch zu wissen hat, diktiert ihm der Markt. Mehr scheint nicht zu stecken hinter dem faulen Zauber der Bildungsrevolution, die die Wissensgesellschaft verheißt. Sie ist sozusagen die pädagogisch-geistige Front des globalisierten Kapitalismus. Dies ist, kurz gesagt, die Überzeugung von Professor Riccardo Petrella. Er unterrichtet Wirtschaft an der Universität Leuven in Belgien und ist außerdem noch Bildungsexperte der EU in Brüssel. Hinter dem Begriff der Wissensgesellschaft versteckt sich eine Lüge, weil man uns glauben machen will, dass Wissen der wichtigste Faktor bei der Produktion des gesellschaftlichen Reichtums geworden sei. Man versteht darunter jenes Bündel von Kenntnissen und Techniken, die dazu dienen, das herrschende sozioökonomische System am Leben zu erhalten, das sich als globale Informationsgesellschaft versteht. Dieses Konzept von Wissen ist natürlich sehr eng und reduziert, denn Gesellschaft war zu allen Zeiten Wissensgesellschaft. Nur, dass sich eben die Modalitäten, Inhalte und Ziele verändert haben. Die Realität zeigt, dass Wissen viel mehr ist, nämlich jener Schatz an Kenntnissen, die aus dem gesamten praktischen und kollektiven Leben herrühren. Etwa das Nichtsprechen ist schon eine Form des Wissens, die Stille oder die Verständigung zwischen Taubstummen. Aber solche Dinge zählen nicht. Auch das Wissen um die Vergangenheit ist wertlos geworden, weil nach der Logik der gegenwärtigen Wissensgesellschaft alles, was sich nicht für die Aktivitäten des Kapitals benutzen lässt und keine Rendite erbringt, keinen Wert mehr hat. Und so wird die Erinnerung durch einen Filter gepresst. Das, was behalten werden soll, ist nur das, was die Rendite erhöht. Heute ist es so, dass der Reichtum der Gesellschaft nur übers Geld definiert wird. Und Wissen ist nach der Lesart derer, die die finanzielle Macht und die Definitionsmacht ausüben, nur ein Instrument, um diesen finanziellen Reichtum zu mehren. Und die Leute kapieren, dass dies ein Mythos ist. Wissen ist nur Wissen, wenn es sich rechnet. Dazu muss es auf seinen technischen Kern reduziert und von seinem historischen Hintergrund befreit werden. Das verlangt der freie Austausch von Wissen als Ware. Damit bekommt es den gleichen Charakter wie Geld. Im Geld sind die wertschaffende Person und ihre Tätigkeit nicht mehr sichtbar. Deshalb hat Geld keinen Sinn. Und deshalb ist auch in der Wissensgesellschaft nur sinnloses Wissen sinnvoll. Der Münchner Wirtschaftspädagoge Karl-Heinz Geißler. Die Aufladung des Wissensbegriffes und die gesellschaftliche Anerkennung dieses Anhäufens von Wissen bis hin, dass wir uns als Wissensgesellschaft glorifizieren oder definieren, wie auch immer, kommt daher, dass wir in der Moderne plötzlich auf das Neue setzen. Das Neue ist das Wichtige, das Neue ist das Fortschrittliche, das Neue ist das, was quasi den Vorsprung auf den Markt bringt. Das heißt, den Zeitvorsprung, den Produktvorsprung und so weiter. Wir machen mit Neuem quasi Geschäfte und nur mit Neuem. Und je mehr sich dieses Neue beschleunigt, umso mehr muss Wissen angehäuft oder produziert werden, um aus dem Alten etwas Neues zu machen. Dieses Wissen, was es so schnell erneuern muss und immer wieder erneuern muss, ist inhaltlich nicht festgelegt. Das hat keine Tradition, das ist nicht geerdet in einer gesellschaftlichen Erfahrung oder in einer individuellen Erfahrung, sondern das Neue an sich ist wertvoll. Das heißt, wer etwas Neues macht, liegt in der Konkurrenz vorn. Ob das Neue sinnvoll ist für die Gesellschaft, für die Familien, für das Individuum, steht nicht zur Debatte. Wenn Geld draus gemacht werden kann, ist es erfolgreich. Deshalb ist nicht der ehrliche Kaufmann heute der Angesehene, sondern der erfolgreiche Kaufmann. Und Erfolg kann ich durch jeden Blödsinn machen. Hauptsache, ich kriege Geld dafür. Ich kann die Leute mit Werbung von Sachen überzeugen, die bei genauer Sicht völlig schwachsinnig eigentlich sind, aber sie gehen gut quasi, sie setzen sich gut um und von daher wird das auch anerkannt. Geld hat ja keine Qualität, sondern Geld ist quasi die Qualität an sich, die leere Qualität. Und genauso ist das Wissen, was an Geld gekoppelt wird, leer, wenn es mit Geld in Verbindung kommt. Und so ist es heute, dass wir unser Wissen nicht mehr an Traditionen knüpfen, an Erfahrungen knüpfen, sondern an Geld knüpfen. Und das ist der Erfolg. Der Erfolg ist immer über Geld in einer Marktwirtschaft definiert. Und von daher ist das Wissen genauso leer wie das Geld. Aber es muss immer wieder neu produziert werden, wie das Geld auch. So muss auch quasi das Wissen produziert werden. Das heißt, wir wissen heute nicht mehr, was wir lernen sollen, aber wir müssen immer lernen. Weil das Lernen quasi das Neue produziert, aber was eigentlich wichtig ist für uns alle, die Kriterien gehen uns verloren. Und deshalb gehen auch wieder Leute sehr viel in Lernveranstaltungen, um einen Sinn zu finden. Einen Sinn, der natürlich durch die Anknüpfung des Wissens als Geld verloren gegangen ist. Geld hat kein Maß, hat keinen Sinn. Bildungsangebote der Wissensgesellschaft werden immer zahlreicher. Über das Internet oder CD-ROM ist es möglich geworden, zu Hause am Computer auf Zeitreise in die attische Polis zu gehen oder ein ganzes Studium der Biophysik virtuell zu absolvieren. In der betrieblichen Bildung wird selbstorganisiertes Lernen immer wichtiger. Doch umgekehrt zeigen Untersuchungen, etwa der Universität Hannover, unzweideutig, dass die Mehrzahl der Lernenden diese Form des isolierten Wissenserwerbs eigentlich gar nicht will. Es schleicht sich die Ahnung ein, dass es um Technik und Wissensvermehrung allein gar nicht gehen kann. Man wüsste gerne, welches Bild vom Menschen und der Gesellschaft die neuen Techniken und Medien in sich tragen. Man will die ganze Dimension. Was passiert da eigentlich, wenn die Wissensgesellschaft über einen kommt? Seit 15 Jahren befindet sich unsere Gesellschaft in einer Phase des Exodus, wo die Kultur der Rechte und Pflichten verlassen wird, um einzutreten in eine Kultur der Bedürfnisse und Interessen. Heute spricht man immer weniger von Rechten und Pflichten. In der Kultur der Rechte und Pflichten ist es Aufgabe der Allgemeinheit, Bedingungen zu schaffen, damit alle Bürger Zugang bekommen zu Dingen wie Wasser, Gesundheit, Ernährung und zu einem würdigen Leben. Dagegen folgt die Kultur der Interessen und Bedürfnisse der Logik des Individuums, individueller Lösungen und der Verantwortung für sich selbst. Von daher kommt es, dass wir heute eine Kultur haben, von der gesagt wird, in jedem von uns stecke ein Unternehmer seiner eigenen Gegenwart und Zukunft. Deshalb sind zum Beispiel die Rente und das Alter ein Problem jedes Einzelnen geworden. Ich selbst muss meine Rente kapitalisieren. Renten sind keine Aufgabe für die Allgemeinheit mehr. So sagt man auch, die Schule sei ein individuelles Problem. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen, jeder ist seines Glückes Schmied. Die Leute langweilen die Jugendlichen und fragen, was ist dein Studienziel? Anstatt dass sie danach fragen, was so eine Klasse oder Schule gemeinsam erreichen kann. Eine Schule, die mehr ist als nur irgendein Gebäude. Das nicht, nein. Dein pädagogisches Projektziel muss es sein, alle Kompetenzen und alles Wissen zu erwerben, das es dir erlaubt, deine Eigenschaften, deine Wünsche und Bedürfnisse optimal zur Geltung zu bringen. Riccardo Petrella, geistiger Vater des Manifests von Lissabon, von dem noch die Rede sein wird, nennt noch einen anderen Schwerpunkt seiner Überlegungen. Wasser. Vor dem Deutschen Bundestag sprach er im Frühsommer über Wasser, genauer über den Verkauf der Berliner Wasserversorgung an ein privates Energieunternehmen, den französischen Branchenführer Vivendi. Wie passt Wasser mit Wissen zusammen? Ganz einfach. Der Reichtum an Wasser und Wissen zählte bislang zu den Gütern, die prinzipiell allen zustehen. Deshalb gibt es eine öffentliche Versorgung mit Wasser und Schulen. Nach dem Willen der Welthandelsorganisation WTO sollen aber, noch in diesem Jahr, die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Wasser, Gesundheit und Bildung auf dem Weltmarkt als Dienstleistungen gehandelt werden können. Die neuen Lerntechnologien sind für den Kritiker Petrella das trojanische Pferd, das die Ökonomisierung und Privatisierung des Weltwissens und des Bildungssystems nach sich zieht. La trappola di aver trasformato il servizio. Die Falle ist, dass das öffentliche Bildungssystem in ein marktwirtschaftliches System überführt wird. Stück für Stück wird uns beigebracht, dass Bildung so etwas wie die Versorgung mit Strom, wie die Versorgung mit irgendwelchen Leistungen sein soll. Man sagt uns jetzt im Grunde, dass Bildung ein Bündel von Produkten und Dienstleistungen sei, das auf dem Markt einen Wert habe. Und eines der trojanischen Pferde, das dieses Dienstleistungs- und Profitdenken befördert hat, war das selbstorganisierte Lernen am Computer. Wenn der Vormarsch dieser Lerntechnologien in den letzten 4 bis 5 Jahren für gut befunden wird, dann deshalb, weil er auch den Wandel des Bildungssystems in ein Marktsystem vorantreibt. Weil das selbstorganisierte Lernen ein privatwirtschaftliches System ist, funktioniert es nach den Regeln des Marktes. Ich verkaufe dir Wissen im Fach Chemie. Ich biete es dir als Programm, das du auf deinem Bildschirm lesen kannst. Ja, ich verkaufe es dir. Denn ich bin der Produzent eines pädagogischen Produkts und ich positioniere es auf dem Bildungsmarkt. Und so wurde der Bildungsmarkt ausgeweitet. Wir haben diesen Markt aufgebaut dank des selbstorganisierten Lernens. Wobei dahingestellt bleiben kann, dass diese Online-Bildung auch viele positive Aspekte hat. Für einen Behinderten, der sich nicht bewegen kann, ist das eine wunderbare Geschichte. Nur, er muss das kaufen. Und so entstehen Produktionsfirmen für pädagogische Programme. Das ist ein Riesengeschäft geworden, vor allem für Unternehmen, die bereits mit den großen Medienunternehmen verbunden sind. Deshalb sind das alles Gesellschaften, gegründet von Microsoft, AOL, Time Warner, Bertelsmann oder Vivendi. Vivendi, weltweit die Nummer 1 im Geschäft mit Trinkwasser, ist nun weltweit Nummer 2 in der Kommunikationsbranche geworden. Und in Frankreich ist das Unternehmen über seine Tochterfirmen Marktführer für Online-Bildungsangebote geworden. So bildet sich ein spezieller Online-Markt für Bildung heraus, wo Spezialisten pädagogische Lernprogramme entwerfen. Amerikanische Firmen, französische oder deutsche wie Bertelsmann, kaufen und verkaufen sekundäre Bildungsgüter. Und mit der Zeit entsteht ein weltweites Preisgefüge für solche Dienstleistungen. L'educazione è un insieme di prodotti e di servizi. Lange Zeit war Bildung das Aschenputtel. Jetzt ist sie das Lieblingskind der Politik geworden. Und es ist wie immer bei Lieblingskindern, man vergisst die Regeln und tut des Guten zu viel. Aufgabe der politischen Entscheidungsträger ist es etwa, Rahmen und Ziele festzulegen, unter denen so etwas wie Bildungspolitik und Bildung stattfinden und gestaltbar, also offen bleiben können. Mittlerweile jedoch hat es den Anschein, als habe die Bildungspolitik ihre eigenständige Rolle eingebüßt. Die Politik hat nichts dagegen einzuwenden, wenn Bildung zunehmend als Instrument der Wirtschaftspolitik und Standortsicherung eingesetzt wird. Ed ecco perché rischiamo di assistere fra 5, 6, 8, 10 anni. Genau in diese Richtung marschieren die politisch Verantwortlichen. Und das ist der Grund, weshalb sich in 5, 6, 7, 8, 10 Jahren die Auffassung durchgesetzt haben wird, dass wir im Grunde nur noch Waren sind, mit denen man handelt. Und dass es praktisch notwendig sein wird, das Bildungswesen zu liberalisieren und zu deregulieren. Und genau dieses passiert gerade auf der europäischen Ebene. Die Europäische Gemeinschaft ist weltweit die erste Versuchsstation, wo die Überführung des Bildungssystems aus der öffentlichen Verantwortung in ein Profitsystem ausprobiert wird. Was hat meine Organisation, was hat mein Haus gemacht? Wie Sie wissen, stehe ich auf der Gehaltsliste der EU. Die EU hat einen Riesenfehler gemacht. Als sie etwa im März letzten Jahres beim Gipfel der 15 Staatschefs in Lissabon ein richtungsweisendes Dokument verabschiedete. Es heißt E-Europe, eine Informationsgesellschaft für alle. Das I steht sowohl für Electronic wie auch für Economy. Dort heißt es, es sei die große Aufgabe aller EU-Bürger, besonders der Heranwachsenden, bis zum Jahr 2015 Europa in die stärkste E-Economy der Welt zu verwandeln. Das ist die Aufgabe, die die Chefs der 15 europäischen Staaten Europa gestellt haben. Und alle sind einverstanden. Nicht einen gab es, der den Finger gehoben und gesagt hätte, Augenblick mal, sind wir jetzt alle ein bisschen durchgeknallt? Nein, so etwas hörte man nicht. Niemand hat das gesagt. No, momentino, siamo un po' tutti matti qui, no? No, mica l'hanno detto, nessuno l'ha detto. Wer so argumentiert, führt ein neues Denken ein. Wissen dient nicht mehr der Emanzipation des Menschen, der als freier Bürger im Dialog mit anderen Zukunft gestaltet. Die Zukunft ist, nach der Lesart der neoliberalen Vordenker, schon längst geschrieben. Die Bildung der Wissensgesellschaft hat nur noch die Aufgabe, den Menschen an die Naturgesetze des Marktes anzupassen und mit abrufbarem Wissen anzufüllen. So schrumpft der Mensch zur Human Resource, zum Reservoir an Fähigkeiten, das man bei Bedarf nutzt und wieder lässt, wenn es aufgebraucht ist. Human Engineering heißt das auf Neudeutsch. Pate dieser Vorstellung ist in der Tat ein ingenieurwissenschaftliches, ein kartesianisches Modell von Information. Das menschliche Gehirn und der menschliche Körper sind ein passiver Speicher, der nur mit einem Input an Information aufgefüllt werden muss, um quasi auf Befehl in Bewegung gesetzt zu werden. Dieses Konzept der Humanressourcen widerspricht der Beschaffenheit des Menschen als kulturelles und soziales Wesen. Das Interessante ist, dass auch bei uns das Recht auf Schule, das Recht auf Bildung langsam amputiert, eingeschränkt und diskreditiert wird. Warum ist das so? Weil sich Stück für Stück bei uns die Auffassung breitmacht, dass das Bildungssystem weniger ein Instrument der Bildung ist, als vielmehr ein System der Zurichtung der Ressource Mensch. Erziehung soll Anstöße geben, ein Bürger zu werden. Educare, erziehen, kommt von extuzere, herausführen. Jeder kann die Fähigkeit aus sich selbst entwickeln, in einer Gesellschaft zu leben, wo man lernt, ein Bürger zu sein. Neuerdings wird das Bildungssystem in ein System der Zurichtung umgebaut. Die Deutschen würden es so formulieren, dass die Ausbildung Vorrang habe vor der Bildung. Oder die Engländer, Training und Learning kommen vor der Bildung. Was ist das für eine Bildung? Wer wird da gebildet? Der Bürger doch nicht. Diese Bildung dient weder der Herausbildung einer humanen Persönlichkeit, noch fördert sie das Zusammenleben. Das heutige Bildungssystem dient der Formierung der Humanressourcen. Das heißt, wir werden alle zu Humanressourcen reduziert, weil diese Humanressourcen das notwendige Wissen beinhalten, das die nationalen Unternehmen einfordern, um ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt zu bewahren oder auszubauen. Durch die Reduktion des Bildungssystems in ein System der Zurichtung der Humanressourcen wird das Bildungssystem für eine rein wirtschaftliche Logik instrumentalisiert. Und folgerichtig findet heute ein Umbau des Bildungssystems statt, zugunsten der Anbieter, die es verstehen, den Interessen der Unternehmen am weitesten entgegenzukommen und ihr Lehrangebot auf Technik, Management, Wirtschaft und Finanzen beschränken. Das erinnert stark an einen Gedanken Friedrich Nietzsches. Er kritisiert in seinen Fragmenten an der Bildungsdebatte seiner Zeit, dass zeitgemäße Bildung im Begriff sei, in das Extrem augenblicksgemäßer überzugehen. Damit meinte er bloßes Erfassen momentanen Nutzens und folgerte dann, man sehe nur erst in der Bildung etwas, was Nutzen bringt, so wird man bald das, was Nutzen bringt, mit Bildung verwechseln. Das Erschreckende der Diskussion um die Wissensgesellschaft ist der Absolutheitsanspruch, mit dem an sich inhaltlose Konzepte wie Schulen ans Netz oder lebenslanges Lernen flächendeckend durchgesetzt werden sollen. Aus der Perspektive der Adressaten ist der Nutzen solcher Wissensoffensiven in der Regel gar nicht nachvollziehbar. Nur ganz wenige landen den Glückstreffer im Bildungslotto. Wissen als Lotteriespiel ist nicht nur auf dem Arbeitsmarkt attraktiv. Auch im Fernsehen erfreuen sich Quizshows höchster Beliebtheit, in denen aus Wissern Millionäre gemacht werden. Solche Gleichzeitigkeiten sind kein Zufall. Offenkundiger ist der politische Nutzen der Bildungsoffensiven. Ihre Aufgabe, vermutet Karl-Heinz Geißler, ist es weniger, die Menschheit gescheitert zu machen, als vielmehr das System der Politik zu legitimieren und ihm ein paar Probleme von den Schultern zu nehmen. Es gibt mehrere Gründe, warum das Modell lebenslanges Lernen oder Wissensgesellschaft so erfolgreich ist. Das eine ist natürlich, und das ist besonders durch die EU auch gesteuert und die entsprechenden Gremien, dass es um Wirtschaftswachstum geht. Es geht um Wachstum. Und wie das Wachstum erzielt wird, darüber wird nicht diskutiert, sondern dass es erzielt werden muss. Und das heißt, man verspricht sich mit diesem permanenten Lernen und damit mit der permanenten Innovationsfähigkeit, der Erneuerung dieser Gesellschaft, mehr Arbeitsplätze. Dieses Modell wird auch gefahren. Deshalb werden zum Beispiel alle unsere Arbeitslosen oder fast alle in Lernveranstaltungen geschickt. Man könnte ihnen ja auch Geld in die Hand geben, aber man schickt sie in Lernveranstaltungen quasi, um sie an dieses System der Arbeit wieder anzupassen und um ihnen Hoffnung zu geben oder ihnen auch Möglichkeiten zu geben, eben in diesen permanenten Erneuerungsprozess einzusteigen und in den Wachstumsprozess. Also das heißt, man versucht die Problemlagen, gesellschaftliche Problemlagen, Arbeitslosigkeit über Lernen zu bearbeiten. Das ist eindeutig und das hat auch noch einen zweiten Effekt, einen ganz wichtigen, der die Politiker sehr entlastet, nämlich den Sachverhalt, dass das Problem Arbeitslosigkeit nicht als gesellschaftliches, sondern als individuelles Problem begriffen wird. Das heißt, Lernen ist ja ein Akt des Individuums. Und wenn ich zum Beispiel keinen Arbeitsplatz bekomme und trotzdem viel gelernt habe, dann liegt es letztlich an mir, dass ich das Verkehrte gelernt habe und nicht an der Regierung, dass sie mir keine Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Das heißt, Arbeitslosigkeit wird zu einem individuellen Problem und die Politiker können sich entlasten und sagen, lern nur das Richtige, dann kriegst du auch Arbeit. Zustände wie in Amerika? Das neoliberale Schreckgespenst von der Deregulierung und Privatisierung des Bildungsmarktes, so ist zu vermuten, stößt dort an seine Grenzen, wo es mit den Besonderheiten des europäischen Bildungssystems kollidiert. Und dieses ist öffentlich und wird auch öffentlich bleiben. Zu kurz gedacht, sagen die Kritiker. Entscheidend ist nicht die Rechtsform. Entscheidend ist die geistige Gleichschaltung, die die Durchsetzung der Wissensgesellschaft begleitet. Mittlerweile besitzt sie den Charakter des Naturgesetzlichen und Unvermeidlichen, zu dem es Alternativen nicht mehr geben kann. Und man ist erstaunt, wie begierig selbst gestandene Pädagogen das dünne Credo, Bildung müsse rentabel sein und Bildungsinstitutionen seien zu führen wie Betriebe, in sich aufgesogen haben. La privatizzazione del sistema educazione non è solo a livello formale. Die Privatisierung des Bildungswesens lässt sich nicht nur auf einer formalen Ebene festmachen. Es ist der Kopf, der Geist, der privatisiert wird. Allein schon zu sagen, die Schulen seien heute wie Unternehmen zu führen, ist gefährlich, weil alles dadurch verändert wird. Die Privatisierung der Bildung greift auch dort, wo nach dem Buchstaben des Gesetzes Bildung als ein öffentliches System betrieben wird. Die Zahl privatwirtschaftlich finanzierter Lehrstühle an den Universitäten etwa hat explosionsartig zugenommen. Die Parameter der Leistungsmessung gleichen denen der Wirtschaft. Im Ranking der Bildungsinstitutionen untereinander zählen solche Dinge wie die Kooperation mit Unternehmensberatungen oder die Zahl der Verträge mit der Industrie. Und gerade diese Art der schleichenden Privatisierung ist die gefährlichste, während man immerhin eine offene Privatisierung gutheißen oder bekämpfen kann. Aber wie soll man den Prozess der Privatisierung auf so einer immateriellen Ebene überhaupt begreifen, geschweige denn bekämpfen können? Das ist ganz, ganz schwer. Nach allgemeiner Lesart heißt es, eine Bildungseinrichtung ist wie ein Unternehmen, man muss es führen können wie eine Firma. Aber was für eine Privatisierung soll das sein? In einem Stadtviertel eine Schule aufzumachen, soll nichts anderes sein, als dort einen Obstladen aufzumachen. Hier führe ich ein Restaurant für 100 Personen und dort erziehe ich 100 Kinder. Das ist ein und dieselbe Geschichte. Und diese Form der Privatisierung greift immer mehr um sich. Und da muss man dagegenhalten, denn Bildung ist keine Dienstleistung wie auf dem Markt. Von der geistigen Gleichschaltung ist es nicht weit zu der Auffassung Geißlers, das Bildungssystem moderner Gesellschaften als Totalisierungskonzept zu beschreiben. Der Wissensvermüllung, dem Geschwindigkeitswahn und dem Antihumanismus der Wissensgesellschaft versuchen die Leute zu entfliehen, wo sie können. Die totgewähnte klassische bürgerliche Bildung, der Besuch von Museen und Ausstellungen, boomt wie nie zuvor. Aber totalitäre Konzepte wie die Wissensgesellschaft, das ist ihre Tragik, kennen keinen drinnen. Sie sind sozusagen nur von innen zu knacken. Durch noch mehr Bildung und noch mehr Wissen. Ich sehe im Lernen eher ein Totalisierungskonzept. Das heißt, Widerstand gegen Lernen wird nur wieder lernend sozusagen entwickelt. Das heißt, die Kritik kann sich nur aus dem Prozess selbst in den Widersprüchen entfalten, dass irgendjemand mal sagt, Leute, mir reicht's mit dem Lernen. Ich möchte mal anerkannt werden als Person, die gelernt hat und nicht nur als Person, die andauernd lernt. Das reicht jetzt erstmal. Und diese Situation wird immer unwahrscheinlicher. Und erst wenn das die Menschen merken, dann denke ich, ist Widerstand möglich. Zurzeit ist es so, dass sie eher ihre Defizite entdecken beim Lernen und immer wieder in neue Lernprozesse gehen. Und auch wenn sie Widerstand gegen Lernen realisieren wollen, gehen sie in eine Lernveranstaltung, um Widerstand gegen Lernen zu üben. Das ist höchst widersprüchlich und wird wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen. Das heißt, es gibt ein Konzept in unserer Gesellschaft, das uns totalisiert. Früher war es die Arbeit, das ganze Leben bestand aus Arbeit. Jetzt geht uns die Arbeit etwas aus und wir werden älter und arbeiten nicht mehr so lange und die Arbeitszeitverkürzung bringt uns auch weniger Arbeitszeit. Und jetzt ist das Lernen das Totalisierungskonzept. Das heißt, alles, was an Problemen in dieser Gesellschaft auftaucht, wird als Lernproblem definiert und die Individuen definieren sich selbst als permanent Lernende, die jedes Problem lösen können, wenn sie nur das Richtige lernen und zur rechten Zeit lernen. Und das halte ich für eine Überforderung, muss ich sagen, sowohl der Gesellschaft als auch des Lernens selbst. Das wird nicht so hinhauen, weil jedes Totalisierungskonzept wird irgendwann einem zu eng. Und ich denke, die Menschen werden das nicht tolerieren, dass wir diesem quasi selbstverordneten, teilweise selbstverordneten Lernterror ausgesetzt sind, der jedes Problem zum Lernproblem macht. In der Reihe Webmythen brachten wir die Sendung »Wie man totalitäre Fantasien als Bildung verkauft«. Autor war Hans-Volkmar Findeisen. Heute in einer Woche können Sie in dieser Reihe einen Beitrag über die große Ernüchterung hören, die sich in Bezug auf Allgewalt und Allgegenwart des Internets längst breitgemacht hat.